Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Düsseldorfer Rockcafé. Heute mit René Jäger und einen Gast habe ich heute auch. Nur einen Gast, das ist der Tobias Wuttke. Genau, von hallo. Der Leo Lietz von den Lords ist on Tour und der wird beim nächsten Mal wieder dabei sein. Hoffentlich. Hoffen wir es, ja. Er ist ja sehr locker. Ja, genau. Okay, wir starten wieder mit den Charts 60er Jahre. 1966. Genau, im Jahr 1966 sind wir jetzt. Und da explodierten ja die Beatbands hier. Fast täglich kamen neue dazu. Auch da war Charts, was los. Da war richtig was los. Heute sind wir sehr Beatles-lastig und Stones-lastig. Schauen wir mal weiter. Die hatten beide in 66 riesengroße Hits in den Charts hier in Deutschland. Ja, das kann man wohl sagen. Fangen wir an mit Amapola von den Sputniks zum Wachwerden und dann schauen wir mal. Spotnext mit Amapola, das ist ja richtig was zum Wachwerden. Ne? Und unsere Erkennungsmelodie bekanntermaßen. Ja, Schlagzeuger haben sie was in Tee dann. Der ist richtig locker geworden im Alter. Früher war der nicht so gut. Wir starten jetzt mal 1966, machen wir erstmal die deutsche Fraktion, den deutschen Charts. Und waren eigentlich immer nur Lords Rattles. Die zwei Bands, die haben es geschafft. Andere gab es nicht in den Charts. Und die stritten sich darum, wer die deutschen Beatles sind. Ja, genau. Da gibt es heute noch Streit, wer die sind. Aber die Lords hatten 66 zwei Titel. Das war einmal Greensleeves. Die waren ja sehr folklorisch. Ja, klar. Ja. Haben da einige Sachen umgebaut. Und Mittelaltermusik hat der von Rainbows ja auch gemacht hinterher. Ne? Ja. Aber ein bisschen anders. Der hat es ein bisschen sehr viel härter noch gespielt. Und dann hatten die Lords in 1966 noch einen zweiten Titel in den Charts, insgesamt vier Stück in dem Jahr. Der zweite war What They Gonna Do und das war eine ganz außergewöhnliche Nummer. Da haben die mal richtig was probiert. Ist auch gut angekommen. Die hören wir mal an. Bei den Fans jedenfalls. Bei den Fans, ja überall. Auch bei den Nicht-Fans. Die haben gesagt, das ist eine gute Nummer. Platte wurde gekauft. Gekauft. Und nach den Lords gehen wir zu den Rattles, aber machen wir erstmal die Lords zwei Titel. Greensleeves und What They Gonna Do 1966. Und ich erinnere mich auch noch dran. An beide. An beide Stücke. Greensleeves war ja richtig ganz schnell gespielter Titel. Ja, ne? Ja. My love, my life. don't understand. Hey, look in my face. They're alive. Don't stop and soweit die Lords aus 1966 und ehe wir jetzt zu den Rattles gehen, kann ich noch kurz erzählen. Ich habe die Lords getroffen letzte Woche in Magdeburg und da waren die Rattles bei und CZR, aber CZR war schon arg gefaked, weil da stand da ganz klein nicht Revival, sondern Revived. Ja. Ist auch kein Originalmitglied mehr drin. Nicht ein einziger. Geschweige denn überhaupt John Fogerty. Da, war ja nichts. Der ist auch nicht zu vergleichen, der Sänger. Ne? Also eine Dreiviertelstunde hätte ich die gut ertragen, CZA, wie sie sich nannten. Aber darüber hinaus, dann geht dann so eine Glocke über dir runter, weil es ist alles gleich. Und die Titel hörten sich auch alle gleich an. Wogegen die Lords waren sehr gut, die Rattles waren auch sehr gut. Ja, und früher war das bei CZA nicht so, dass sich alle Titel gleich anhörten. Nee, das war jetzt auch so, dass der letzte sollte ja eigentlich der Kracher sein dann, ne, auf der Bühne. Ja, aber ja. Das war dann nicht so. Ne? Aber können wir da beim nächsten Mal noch ein bisschen erzählen, wenn der Leo hier ist, genau. Wie es ihm gefallen hat. Der hat das ja live erlebt. Der hat es noch live als ich erlebt. Genau. Okay, dann gehen wir jetzt zu der zweiten Hälfte der deutschen Beat-Fraktion. Das waren die Rattles. Da haben wir aus heute Hamburg. Einen Titel. Hamburg war für die Mütter immer ganz schlimm, weil die kamen exakt aus St. Pauli. Oh. Der Achim Reichel war ja vorher Kellner auf St. Pauli. Ne? Ja. Der kannte alle die Höhen große und Tiefen. Freiheit. Genau, und da habe ich einen Titel, der auch in den Charts war. Der heißt It's Love. Und ich muss sagen, dass ich den gar nicht kannte. Hab den mal vor der Sendung reingehört. Und da haben wir damals was verpasst. Sind die Rattles, ja. Ja, sind die Rattles, ja klar. Alles klar, It's Love von den Rattles 1966. Und dann ist die deutsche Fraktion für heute beendet. Dann gehen wir nach England. Aha. Waren auch sehr viele hier vertreten in Deutschland in den Charts. Das wichtigste Land im Pop damals. Genau, England. Bis gleich. So hard to concentrate, only there's no use in trying. Das waren die Rattles. 1966, It's Love. Ich sehe an deinem Gesicht, Tobi, überzeugt es haben sie dich nicht. Biss gelang. Ja, die haben hinterher so richtig aufgedreht, als mit Cauliflower und The Witch. Da ja, ging Witch das war richtig. Ja, richtig zur Sache. Wobei man sagen, aber viel später. Wobei man sagen kann, The Witch ist ja in Deutschland nicht angekommen. Und in Amerika war das auf einmal in den Charts. Und dann ist es wieder zurück nach Deutschland. Da ging das ja auch los. Die haben dann den Umweg über USA. War auch, glaube ich, die einzige deutsche Band in der Zeit, die in USA in den Charts war. Die Rattles. Hat sonst keiner geschafft. Und in England hatten sie auch Auftritte, waren auch in den Charts in den Anfängen. Und wusstest du eigentlich, dass von Rainbow der Ritchie Blackmore in Hamburg immer im Vorprogramm der Rattles gespielt hat mit seiner Band? Ja, der hat noch keinen großen Namen gehabt. Und die Band, wie hieß denn die Band überhaupt? Das weiß ich nicht mehr, aber das war Vorprogramm der Rattles, da hat der gespielt. Ja, der war in Deutschland, das weiß ich, bevor deswegen er den Purple hatte. Hab ich mir ja gedacht, wenn der hier auftritt in Deutschland, der Blackmore, der holt sich dann die Rattles als Vorband und sagt, jetzt zeige ich mal, wo der Hammer hängt. Aber er hat die Lords genommen. Die Rattles hat es ja nicht gehabt. Ja, hätte ich gedacht, hätte ich gewettet drauf. Naja, Ritchie Blackmore spielen wir in der nächsten Sendung, wenn der Leo da ist, auch nochmal einen Titel. Dann kann er auch nochmal was erzählen von den Konzerten in Prag und in Berlin. Da waren die ja zusammen. Aber da weiß der mehr als ich. So, wir schauen wieder auf 1966 und boah, da waren sehr, sehr viele Titel von den Beatles in den Charts und von den Stones. Und Bands kamen eigentlich täglich neue und die auch alle in den Charts waren. Englische Bands, ne, unter anderem Spencer Davis, Animals, ja, Hoofingen auf ganz hohem Level an. Ja. I Can't Explain. Ja, genau, diese Sache. Single damals. Ja, klar. Und wir haben heute noch Beatles, Stones, Who, Spencer Davis, Animals und Dave D, Dozy und Co. Aber zwei Titel haben wir jetzt mal von den Beatles genommen. Die hatten mindestens 8 oder 10 in den Charts in 66. Dauernd. Wir haben mal zwei rausgesucht. Der eine ist We Can Work It Out. Ja, schön. Und der zweite ist ganz getragen Yellow Submarine. Och, das war 66 schon? Ja, ich glaube auch, der Ringo hat es gesungen. Ich meine, 66 stimmt. 66 stimmt, war auf Revolver. Die kam 66. Ja, Ende 66, so zum Ende des Jahres hin. Aber schöne Singles, die hören wir an und dann steigen wir um auf die Stones. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way. Run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. It out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. In the town I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. The band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. Hier ist immer noch die Düsselwelle mit der Oldie-Kiste und bei mir ist immer noch der Tobias Wuttke. Genau. Der hat durchgehalten. Am Mikrofon ist immer noch René Jäger. Und du wolltest noch ein bisschen was erzählen zu Yellow Submarine. Hat übrigens Ringo gesungen. Ja, ne? Genau. Immer pro Platte war ein Stück, was der Ringo singen durfte. Reserviert. Ne, bei den LPs. Ja, Yellow Submarine, da gab es ja später den Film zu. Und das wurde wohl 1967 gemacht, kam 68 raus. Aber das Stück Yellow Submarine, was nicht zu verwechseln ist mit dem Film-Soundtrack, da war dann auch nochmal drauf, das kam schon 1966 bei der Revolver-LP raus. Was glaubst du, warum waren die Beatles im Grunde besser angesehen als die Stones? Ja, das ist nicht so einfach zu sagen. Es gab ja getrennte Fanlager. Ja, beides ging nicht, entweder oder. Ne? Ja, ne? Ja, bei mir war es eigentlich nicht so. Bei mir auf der Schule waren die alle sowohl für Beatles als für Stones. Ja, ich kenne nur die Harten, für die gab es nur entweder oder, aber nicht beide. Ja. Das ging irgendwie nicht. Ich glaube, die Mädels standen mehr auf die Beatles. Ja, und die Mütter, ne? Die Mütter, ja. Weil die Adretter aussahen, ja. Ja. Gut, jetzt gehen wir zu den Stones. Und da fangen wir an mit Get Off of My Cloud. Oh, das ist eine ganz irre Nummer. Eins der wenigen Stücke, das mit einem Schlagzeug-Solo losgeht. Und ich kann mich fast gut erinnern, genau, dass das ein Nummer-1-Hit war in Deutschland. Ja, klar. Und der zweite Titel von den Stones habe ich mal rausgesucht, Paint It Black. Ja, der kam ein bisschen später. Für mein Empfinden eigentlich das schönste Stück, was die je gebracht haben. Ja, das ist ein ganz irres Stück, Paint It Black. Bei dem Schlagzeuger konntest du ja immer sehen, wenn er spielte. Ich habe es ja auch gesehen hier in Deutschland. Der konnte seinen Jazz-Hintergrund nicht verbergen. Also ein Rock-Schlagzeuger war das eigentlich gar nicht. Ein Jazz-Schlagzeuger, das immer war ein gewesen. Jazz-Schlagzeuger. Und ich habe weit Jahre hat später... Hat auch heute noch eine Big Band. Jahre später habe ich mal gesehen, wie er dann in einem Sessel hinter das Schlagzeug rollte. Und da habe ich dann gedacht, jetzt geht er in Rente. Also er so mit Armlehnen so einen Sessel da gehabt. Ja, schön. Aber der war ja auch eine Zeit lang sehr krank, ne? Also dass der sich wieder berappelt hat. Ich habe eine CD mit der Big Band von ihm. Ja, auch gut. Richtig, zwingt. Zwingt. Zwingt, richtig. Jetzt swingen wir mit Get Off of McCloud und Paint It Black, beides von den Stones aus 1966. I want Rolling Stones und das war das letzte Bandit Black. Und ich bin wirklich der Ansicht, das ist der beste Titel, den die je gemacht haben. Ja, ja, einer der guten, auf jeden Fall. Nö, für mich ist es der beste. Es gibt schon gute Sachen, Street Fighting Man später und Jumping Jack Flash. War nicht so der erklärte Stones-Fan, aber das muss ich sagen, die war sehr gut. Dann gehen wir mal zu der nächsten Band, auch 1966. Und die hatten schon vorher zwei Titel in den Charts. Anyway, Anyhow, Anywhere und Can't Explain. Und dann kam I'm a Boy. Das war ja der Überhammer von den Who. Damals war ja schon in der Planung diese Rockoper Tommy. Und dann hat er gesagt, wenn wir die rausbringen, dann sind wir in 6 Monaten Millionäre oder pleite. Und hatte leider Unrecht. Er war nach 3 Monaten schon Millionär, hat er hinterher mal gesagt. So schnell ging das. Ja. Obwohl, so ganz überzeugt war ich nie von der Tommy. Die haben wesentlich bessere Sachen gemacht in ihrer musikalischen Laufbahn. Aber I'm a Boy, das ist sicherlich einer der sehr guten Titel. Und da merkst du noch richtig, wie die mit Spaß spielen. Und mit Schmackes. Mit Schmackes. Die Lords waren ja auf den Deutschland-Tourneen immer die Vorband von... Von Who? Who, ja. Und hatten die auch ein bisschen Bammel im Anfang. Ne? So, das kann ich mir vorstellen. Vor den Who-Spielen ist nicht so einfach. Ja. Aber wie sagt man immer... In Düsseldorf hier hat Joji gegangen. Bisher immer nur Joji. Ja, ja, hat geklappt. Also die haben gut zusammengepasst und waren ja auch völlig unterschiedliche Musikstile eigentlich. Ne? Die haben sich auch, glaube ich, ganz gut verstanden miteinander, ne? Nö, eigentlich nicht. Die Who, die kamen ja erst in die Halle, wenn die Kohle auf dem Tisch lag im Hotel, musste einer mit dem Wagen ins Hotel. Und wenn die Pappe gezählt war, dann sind die losgefahren in die Halle. Die hat keiner je gesehen von den Musikern. Ne? Nee. Die gab's eigentlich, waren Phantome. Die gab's nicht. Die konnten mit Geld umgehen. Nur im Hotel haben die sich dann gesehen, weil, und das war immer sehr amüsant, weil der Keith Moon immer einige Sachen da losgelassen hat. Eine Kronleuchter aus dem 4. Stock. Ja, das ist bekannt. Aber er hat immer sofort in Cash bezahlt, was er kaputt gemacht hat. Das war alles okay dann. Ne? Ja, er hat es ja auch dann gehabt. Spätestens nach Tommy. Nur hinterher hatten sie doch in einigen Hotelketten Hausverbot. Die wollten die nicht mehr unbedingt als Gast haben. Naja, musste mit leben, gibt dir noch Ketten, Hotelketten, nimmst die nächste. Ne? Ja, klar. Ja, und wir spielen jetzt I'm a Boy von den Who aus 1966. Und das war schon ein außergewöhnlicher Titel. Thank you. Soweit die Who 1966 mit I'm a Boy. Und davor gab es auch schon den Titel Substitute. Das war auch der Überhammer. Boah, ja, von den Who. Ja, klar. Jetzt kommen wir zu den Small Faces. Schalalalali. Ach ja. Das war ne, hoffentlich der erste Titel. Die hatten schon mehrere vor diesem Titel. Also es waren keine Neueinsteiger in den Charts 66. Nein. Ich meine, Ende 65 sind die da schon reingekommen mit dem ersten Titel. Aber die waren ja auch schon mit dem Spencer Davis zusammen so ein bisschen von der Hertorn-Fraktion für die damalige Zeit. Na klar. In Düsseldorf waren sie nie, waren nur Hampel bei einmal auf der Teenage Fair. Die haben ja gespielt war aber eine in Düsseldorf. Gruppe im Grunde. Ja, ja, aber waren ja auch einer war dabei. Oder ja, Steve Marriott. Der war nur einer der Sänger. Dabei. Der war zu dem Zeitpunkt dann schon weg bei den Small Faces. Da waren die Piff Puff schon auseinander. Genau. Ja, in Düsseldorf, wer war von den Bands hier? Lords waren hier in der Rheinhalle, Rattles waren nicht da, habe ich nie gesehen hier. Who waren zweimal, meine ich, hier in der Rheinhalle. Auf jeden Fall. Und Spencer Davis war in der Rheinhalle. Animals nicht, Dave D. weiß ich auch nicht. Also von den heutigen Bands. Man, damals war das ja gar nicht so einfach hier mit den Veranstaltungen. War ja nur ein Veranstalter, das war die Agentur der Lords. Ja. Die Musikproduktion CAO oder West, wie sie erst hieß. Und die haben ja auch das im Eisstadion veranstaltet, das Fest. Joint Meeting. Und das war nicht so einfach, das hier in Düsseldorf zu machen. Wie du siehst, ist das bis heute geblieben mit dem Ed Sheeran. Ja. Es ist auch nicht so einfach, das zu machen. Was meinst du? Spielt der hier oder nicht? Das ist schwer zu sagen. Also ich hoffe nicht. Ja, du hast ja wenigstens eine Meinung. Ja. Also ich 104 Bäume für Ed Sheeran fällen finde ich nicht gut. Ja, man weiß ja nicht, ob der das auch selbst möchte, dass sowas gemacht wird. Ne? Der wird das gar nicht wissen, was hier für ein Hekak ist. Ne? Aber es ist schon irre, wie das hier in Düsseldorf geplant wird, solche Veranstaltungen. Da wird gemacht und dann wird die... Ohne Genehmigung wird erstmal gemacht. Ohne Genehmigung. Und versuch du mal einen Baum in deinem Vorgarten zu fällen. Da kannst du aber mal was erleben. Ne? Da werden mal eben 100 Stück weg. Ne? Ne? 104. Wenn die Stadt das macht, dann geht das alles. Und ist ja auch eigenartig, so ein Oberbürgermeister, der das einfach hinschmeißt. Der hat ja bis heute nicht begriffen, dass er nicht mehr bei E.ON, was weiß ich, im Vorstand sitzt, sondern hier politische Fraktionen zusammenbringen muss und die auf eine Linie bringen muss. Da kannst du ja nicht sagen, so, wir machen das jetzt und das jetzt fangen wir an. Und das hat er bis heute nicht verstanden. Ne? Wer weiß, hat er noch ein paar Jahre, um das zu lernen. Ja. Vielleicht klappt es ja noch. Naja, schauen wir mal. Ich denke auch, dass der nicht hier spielt. Und da wird die Welt auch nicht untergehen. Erstaunlich, dass die CDU dagegen ist. Auch wenn einige behaupten, dass die Welt dann untergeht. Mhm. So, wir gehen zu den Small Faces mit Schalalalali. Der ist auch schon richtig mit Druck gespielt. Ja, klar. Für die Zeit war das schon eine Hardrock-Band. Es ging langsam los mit Härter. Ja, aber da kannten die alle Lemmy noch nicht. Nein. Obwohl Lemmy war ja mit Corcoran auch eher ein bisschen weichgespülter, ne, als hinterher. Die haben ihn übrigens rausgeschmissen. Ne? Ich weiß. Ja, klar. Die Whisky-Marke. Ja. Bis gleich. I asked her, where do you want her to go? Sha-la-la-la-lee. Das war sehr gut gespielt von Small Faces, Schalalalali. Und jetzt gehen wir einfach mal zu TTA. Weißt du, was das ist, Tobi? Tobis Totenabteilung. Genau, da gibt's wieder was zu vermelden. Ach, du lieber Gott, genau. Der Schlagzeuger von Colosseum, von Barbara Thompsons Paraphernalia, von United Jazz and Rock Ensemble, John Heisman, ist am 12. Juni am Gehirntumor verstorben. Der war auch sehr bekannt als Schlagzeuger. Das war ein Irrsinn-Schlagzeuger. Den habe ich gesehen am Joint Meeting, auf diesem berühmten Joint Meeting, damals 1970 mit Colosseum. Da war ich 16. Da haben die dich schon reingelassen. Ja, ah, ich habe ja bezahlt. Du sahst damals schon so alt aus, Tobi. Ja, ich sah schon jetzt alt aus. Okay, sonst sind keine Rockmusiker verstorben, keine Bekannten im Moment. Ja, Gott sei Dank nicht. Und wir hören jetzt ein kleines Drum-Solo. Ja, eigentlich ist das viel länger, aber wir spielen nur einen Ausschnitt daraus. Das ist aus dem Album Daughter of Time, The Time Machine. Das ganze Stück besteht nämlich nur aus Schlagzeugsolo von John Heisman und Colosseum. Okay. Das war ein Drummer, ne? Ja, leider macht er jetzt nichts mehr. Ja, sehr 73 schade. Jahre ist er geworden. Ja, beinahe 74. Am 21. wäre er 74 geworden, am 21. Juni. Tja, so ist alles vergänglich, Tobi. Tja. Alles geht dahin. Wir gehen wieder zur Musik jetzt und nehmen auch eine Band aus 1966, Spencer Davis. Ja. Der war ja auch schon wie die Small Faces von der etwas härteren Fraktion. Ja, schon progressiver ein bisschen mit Stevie Winwood. Hat er eigentlich nicht nur eigene Sachen, er hat viel gecovert, glaube ich. Ne? Ja, so am Anfang hinterher, ob der selbst was geschrieben hat, weiß ich gar nicht. Gab so Bands, die haben gar nichts selber gemacht. Ne? Ja, gibt's viele Bands. Nur gecovert. Aber das war auch hier ein schönes Stück, When I Come Home. Ist ein interessanter Titel, wer weiß, vielleicht kam der mal besoffen nach Hause und das war so in Erinnerung, was dann passiert. Wo ist das Schlüsselloch? Oder was die Frau dann mit dem gemacht hat, wer weiß. Der Nudelholz. When I Come Home, Spencer Davis, 1966. I gave you my heart right from the start. Yeah, I gave you my heart. Now you tear it apart. You wrote me a letter. You found someone better, yeah, better than me. This I can't believe. We'll be right back. Dann I'm Come Home, das war von Stevie Winwood, Text und Musik. Und genau. Ich denke, der war so mit gleich... Mit der Spencer Davis Group. Der war so gleichberechtigt mit dem Spencer Davis. Ne? Ja, denke ich mal auch. Ja. Das ist einer der beiden Musiker, die aus der Band sehr bekannt waren. Ja, es gab noch einen, Colin Hodgkinson, den Bassisten. Ja, aber der war nicht so, der Name ist nicht so geläufig. Stevie Winwood kennt. Musikern sehr, sehr, sehr. Ja, sehr jeder. Bekannt. So, Tobi, die Zeit ist um. Wie sagt man in Düsseldorf? Die Zicke ist rum. Zicke ist rum, genau. Und deswegen müssen wir uns hier verabschieden. War mal wieder eine tolle Sendung. Das war klasse. Tolle Musik. Und mir bleibt nur noch zu sagen, diese Oldie-Kiste war eine Produktion der Düsselwelle in der Technik heute. Der liebe Norbert Marbach, vielen, vielen Dank. Gerne, von mir auch. Tobias Wuttke von Düsselwelle, am Mikrofon René Jäger und Leo Lietz von den Lords war heute nicht da. Aber nächstes Mal. Ist er wieder hier. Und da können wir auch viel wieder erzählen. Der hat ja nun wirklich viel erlebt. Noch viel, viel, viel mehr als wir. Na klar. Bis als zum aktives Lords-Mitglied. Genau. Immer auch. Bis heute. Gründungsmitglied. Ne? Eben. Bis zum nächsten Mal sagen wir von hier aus Tschüss, Tschüss. Mit dem Titel Don't Bring Me Down von Animals. Und wenn die Zeit noch reicht, hängen wir noch dran. Hard to Love You von Dave D. und Co. Dozy, Bakey, Mick and Titch. Zu denen erzählen wir nächstes Mal dann ein bisschen. Da fangen wir dann wieder mit an. Wir machen nämlich noch eine dritte Sendung aus 1966. Gab so viel. Die Charts gab so unglaublich viel in dem Jahr. Eben. Und da bietet sich das an. Nächstes Mal wieder von Düsselwelle, Charts 1966, Beat-Musik. Und bis dahin, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für alles. Tschüss, tschüss, tschüss bis tschüss. Zum nächsten Mal. I feel I'm nothing in your eyes. It makes me feel like giving up, because my best just ain't good enough. Girl, I want to provide for you and do all the things that you want me to. But how we make, I'm ready to give as well as take. One thing I need is your respect. One thing I can't take is your neglect. More than anything, I need your love. Then troubles are easy to rise. Best just ain't good enough. Girl, I want to prove